Hitler ist tot. Berlin ist gefallen. Die deutsche Italienarmee hat mit 1 Million Mann kapituliert. Hamburg und Prag wurden von ihren Befehlshabern zur offenen Stadt erklärt. Das Dritte Reich in voller Auflösung. Großadmiral Dönitz hat am Abend des 2. Mai, 22.26 Uhr, dem deutschen Volk mitgeteilt, dass Adolf Hitler bis zum letzten Atemzuge kämpfend für Deutschland gefallen sei. Am 24. April hat Heinrich Himmler dem Grafen Bernadotte mitgeteilt, Hitler liege im Sterben. Und General Schulenburg fügte hinzu, Hitler leide an Gehirnblutungen. Wir Kriegsgefangene würden diese Tatsache nicht erwähnen, wenn wir nicht die Ansprache Großadmiral Dönitz des Führerersatzes gehört hätten. Dönitz, der geschlagene U-Boot-Stratege, sprach vom Heldentod Adolf Hitler. Sein Nachruf, genau wie die anderen von Seyß Inquart, General Böhm, Generalfeldmarschall Körner, Gauleiter Hanke oder auch wie die Formulierung des Wehrmachtsberichtes, sucht jenen Mythos zu vollenden, der von Anfang an um Hitler gewoben worden ist und eines der wichtigsten Machtinstrumente des Nationalsozialismus war. Dieser Kult hat Adolf Hitler vom unbekannten Gefreiten zum Übermenschen emporgehoben und will ihn nun als Held und Märtyrer in die Geschichte eingehen lassen. Aber diese Propaganda hat ihre Kraft verloren. Die Wirklichkeit ist stärker. Und der Legende entkleidet steht die Gestalt Adolf Hitlers von der Jugend bis zum Tode als die Gestalt eines Menschen vor uns, der sich mit all seinen Gaben, mit seiner Vitalität, mit seiner Schaffenskraft dem Bösen verschrieben hatte. Stück für Stück wird diese Führerlegende heruntergerissen werden. Denn wenn auch Adolf Hitler physisch tot ist, unser Kampf ist noch nicht zu Ende. Wir Kriegsgefangene werden nicht eher ruhen, ehe wir nicht diese Legende um Adolf Hitler mit der Wurzel ausgerottet haben. Herr Dönitz macht sich selbst zum Führer. Er beginnt seine bestimmt nur kurze Zeit damit, dass er erklärt, der Eid auf Hitler sei auf ihn übergegangen. Damit glaubt er, die wenigen zu täuschen, die ihn vielleicht noch als ihren militärischen Vorgesetzten anerkennen. Doch wird diese Täuschung gelingen? Nein, das deutsche Volk fällt auf solche Tricks nicht mehr herein. Das zeigen die Ereignisse. Die Italienarmee, 1 Million Mann, hat kapituliert und verweigert Dönitz die Gefolgschaft. Einen Tag, nachdem er sich zum Nachfolger Hitlers erhebt. Vor Wochen hatten bereits die Verhandlungen über die bedingungslose Übergabe begonnen. Schon damals hatte man sich nicht einmal mehr an Hitler gebunden gefühlt. Das zeigt klar, dass die verantwortlichen Männer dieser Armee das Bewusstsein hatten, dass auch schon zu Lebzeiten des Führers ein Eid auf ihn, der Unrecht forderte, keine Kraft hatte. Was werden die anderen tun, deren Führer Dönitz zu sein glaubt? Hamburg und Prag als offene Städte erklärt. Und die Kameraden in Dänemark, in Norwegen und Holland, die wissen, dass ihre Lage aussichtslos ist. Das Ende ist da.